hier an dieser klaren Quelle bin ich schließlich aufgewacht. Um mich rum die Morgenhelle, die mich sogar fröhlich macht. Nach den öden Nebeltagen, Fahnen klirren in der Nacht, höre ich mein Herz neu schlagen. Feiern ist jetzt angesagt. Freunde kommen und sie bringen Gras, Champagner, Früchte mit. Also lasst uns gleich beginnen, denn die Zeit hält ungern Schritt. Vater Bergström wird uns blasen, wieder mal den Birthday Blues. Ja, wir werden noch klingen lassen Country, Pop und anderen Schmus. Da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam. Tanzen, rocken, walzen, springen sollen jetzt die Jungen tun. Wir lassen vor allen Dingen unsere Begierden ruhen, wollen in den grünen Auen, wo Mick Jagger kollert toll, die schönen Jungfrauen schauen, bis dann das Gewitter grollt. Lasst es schütten, lasst es gießen, die Klamotten weggepackt, wollen uns nochmal genießen, einfach so und einfach nackt. Ich verweile an der Quelle, da ist man ganz gut versteckt. Ich hab die verborgene Stelle mit der Ulla einst entdeckt. Da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam. Weiter spielt ihr Musikant, auch wenn's donnert, blitzt und kracht. Seht die Brüste der eleganten Britta hüpfen fest im Takt. Ja, Kumpanen, Kumpaninen, so soll's sein mit Stumpf und Stiel. Niemals etwas anderem dienen als der Lust und unserem Ziel. Irgendbald müssen wir weichen, rieselt schon das Stundenglas. Hoffentlich wird dann noch reichen der Champagner und das Gras. Ist die Feier dann zu Ende und sie kommt schließlich zu mir, diese endgültige Wende öffne ich die schwarze Tür. Da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam, da-da-di-dam.